Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur. Digitale Beschleunigung und soziale Medien. Dadurch sind neue Formen der Kommunikation möglich. Wie verändern Twitter und Instagram unsere Sprache und die Wirkung von Sprache? Denn Sprache ist mächtig, sie kann kränken und verletzen. Was macht das also mit uns, mit unseren Gefühlen und vielleicht sogar mit der Liebe? Unter der Überschrift Literatur trifft Wissenschaft wollen wir diesen Fragen in der nächsten halben Stunde nachgehen. Meine Gäste sind der Berliner Schriftsteller Ulrich Wölk, bekannt geworden 1990, gleich mit seinem Debüt, Freigang hieß es. Danach hat er Romane wie Liebespaare, Krimis, Theater und Hörstücke geschrieben und er interessiert sich als promovierter Astrophysiker schon lange für das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Und Stefan Poromka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Universität der Künste Berlin. Er forscht nicht nur theoretisch, sondern ist sehr experimentierfreudig, ist dafür ganz viel im Netz, auf Facebook, Instagram oder Snapchat aktiv. Und in seinem Buch »Es ist Liebe« geht es um die Vielfalt von Liebesbriefen und Kommunikation unter Liebespaaren über das Smartphone. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Am Mikrofon begrüßt Sie Dorothea Westphal. Herr Poromka, noch nie haben Liebende sich so viel geschrieben wie jetzt, heißt es in Ihrem Buch. Aber Oldschool-Liebesbriefe auf Papier sind damit vermutlich nicht gemeint. Nein, ich denke mal, jeder von uns macht die Erfahrung, dass wir mittendrin stecken in einer Textrevolution, müsste man sagen. Ja, also dass wir alle wahrscheinlich noch nie so viel geschrieben haben wie jetzt oder noch nie so viel gelesen haben und natürlich viel senden und in der Zirkulation halten. Das Interessante ist ja dafür, dass es gar keine Vorbilder gibt, also dass wir alle im Experimentierstatus sind. Wir sind experimentierende Autoren und wir sind experimentierende Leser und ich halte das für eine ganz aufregende Zeit. Aber was sind das für Liebesbriefe? Denn darum geht es ja in Ihrem Buch vor allem. Das sind vermutlich nicht nur kurze Mitteilungen, wo man sich verabredet, sondern was sonst? Naja, also eigentlich müsste man einfach mal so rumgehen und die Leute fragen, was sie sich eigentlich gegenseitig schreiben. Das sind Mails natürlich, das sind Audionachrichten, die man sich schickt, das sind Links zu Musikstücken, das sind Fotografien und das sind Filme und das sind ganz kurze Nachrichten, aber das sind auch Emojis beispielsweise oder Mischungen von Emojis und Text, also ganze multimediale kleine Stücke. Also da gibt es wirklich eine unglaubliche Lebendigkeit, die in permanenter Weiterentwicklung ist. In Ihrem Buch heißt es unter anderem auch, Liebeskompetenz erfordert Medienkompetenz. Also Paare verbinden sich über Geräte, über das Smartphone zum Beispiel. Das klingt aber auch ganz schön anstrengend. Naja, also Liebe ist ja nie unanstrengend gewesen und das setzt uns alle unter Druck. Wenn wir experimentieren müssen mit diesen Geräten, haben wir alle Lust dazu und gleichzeitig schaffen wir uns unsere ganz eigenen Probleme damit. Ich glaube ja, dass mittlerweile so Beziehungsberater ganz, ganz stark damit beschäftigt sind. Also sich nicht nur sozusagen die Paare anzugucken, wie sie jetzt miteinander sprechen, sondern auch immer die Rolle prüfen müssen von dem, also was diese Geräte da ausmachen, also wie da die Verknüpfung ist. Und da kann man am ehesten sehen, also dass es tatsächlich festere Strukturen gibt, aber dass es natürlich auch problematische Strukturen gibt. Wie sehen Sie das, Herr Wölk? Ist es gut für die Liebe, ständig online erreichbar zu sein? Also als Autor bin ich natürlich jemand, der zunächst mal ganz oldschool-mäßig in Dialogen denkt. Das heißt also, wenn ich Figuren schreibe, dann lasse ich die natürlich miteinander reden jetzt erstmal. Also ich habe noch keinen Snapchat- oder Instagram-Roman geschrieben. Und was ich glaube, ist, diese Kommunikationsformen werden wichtig sein, haben aber in beide Richtungen Konsequenzen. Das eine ist, das habe ich manchmal festgestellt, Missverständnisse können stärker eskalieren. Im Gespräch, im Direkten kann man immer gleich sagen, das habe ich nicht so gemeint. Ich kenne also Leute, die sich über E-Mails ganz fürchterlich verstritten haben, einfach weil sie dann was geschrieben haben, mal schnell, und dann steht es da. Und das geschriebene Wort hat ja immer noch so eine Art Kraft, die dem Gesprochenen mitunter sogar dann überlegen ist, wenn es erstmal da steht. Und so verändert sich die Kommunikationsstruktur in beide Richtungen. Es kann ja auch ins Positive gemeint sein. Wenn ich schreibe, ich liebe dich und es steht da, dann ist es positiv. Ja? Aber es gibt eben auch diese andere Kraft. Sie haben ja eben angedeutet, dass es auch durchaus problematisch sein kann, diese Art von Kommunikation. Wäre das eines dieser Probleme? Also, dass es schneller vielleicht zu Missverständnissen kommt? Naja, unbedingt. Es gibt vor allen Dingen, glaube ich, Probleme in der unmittelbaren Abstimmung. Also es gibt so das klassische WhatsApp-Problem. Also ich schicke jemandem eine Nachricht und ich sehe dann, die Person war online, hätte es ja lesen können, hat es aber nicht gemacht. Warum hat die das nicht gemacht? Ja, und gleich die nächste WhatsApp-Nachricht hinterher schicken. Ich habe dir doch was geschickt, warum guckst du dir das nicht an? Ich sehe wieder, die ist online. Oder ich sehe vielleicht sogar blaue Häkchen, also die hat es sogar gelesen, aber antwortet nicht. Und das heißt, das sieht man jetzt plötzlich, wenn ich einen Brief schicke oder jemandem auf Band spreche, dann ist das einfach unsichtbar. Aber in dem Moment, wo ich was verschicke und der andere sieht es, entsteht natürlich ein Kommunikationsdruck. Sie erwarten eine Antwort. Von, ja, na klar. Ne? Oder also ein Zeichen, wenigstens ein Zeichen. Ja. Und es kommt nicht. Ja. Und schon geht das los. Warum hast du nicht und wo warst du und so weiter. Ja. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse und auch Probleme, weil sie was zu tun haben mit der Frage, in welchem Rhythmus sprechen wir jetzt miteinander? Wie müssen wir erreichbar sein? Wie können wir auch nicht erreichbar sein für den anderen? Wie können Antworten aussehen oder auch wie geht man mit Nicht-Antworten um? Die Kommunikation verändert sich natürlich auch insofern, weil sie nicht nur rein verbal abläuft, sondern jetzt auch, das sind ja quasi Multimedia-Botschaften, die da verschickt werden. Das heißt, wir haben noch die ganzen Emoticons, die natürlich immer noch mitgeschickt werden oder aber eben richtig Bilder, Selfies und so. Also wenn ich das bei meiner Tochter beobachte, sehe ich, dass die eben sehr stark visuell arbeitet und visuell kommuniziert. Das heißt eine komplexere Kommunikation. In gewissem Sinne. Also ich meine, wenn ich ein Foto, sei es von mir oder von mir mit meinem Freund, poste, um anderen was mitzuteilen, dann ist es erstmal keine verbale Nachricht, in der ich sage, wir beide, die du da siehst, verstehen uns gut. Aber das Foto bringt natürlich das Verhältnis zum Ausdruck. Und ich glaube, dass diese Generation sehr stark lernt, diese Vernetzung von verbalen Botschaften mit optischen Botschaften zu dechiffrieren, auf eine andere Weise, als wir das vielleicht tun würden. Ja, also vielleicht können wir das erstmal festhalten, also weil das so wichtig ist, glaube ich. Die Kommunikation wird komplexer, sie wird nicht flacher. Sie wird nicht eindimensionaler. Das ist ja das, was sehr gern so kulturkritisch so rumgereicht wird. Ne? Ach, jetzt kommen die Emojis ins Spiel und es wird ja ganz comichaft oder wir sprechen gar nicht mehr richtig miteinander und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer komplexer und damit auch komplizierter und damit natürlich immer anfälliger auch für Missverständnisse. Wenn ich jetzt sage, dass zu lieben heute auch immer heißt, sozusagen Medienkompetenz zu sein, dann ist es genau das, was Sie eben meinten. Ah, die lernen, also die jetzt damit umgehen, lernen mit dieser Komplexität auch umzugehen und zwar experimentell. Das hat auch was Spielerisches. Naja, absolut. Und also experimentell, spielerisch heißt immer. Das ist Learning by Doing. Genau, heißt aber auch immer, kann scheitern, kann wahnsinnig schnell daneben gehen, kann explodieren einfach, kann aber auch total interessant sein. Das ist die Situation, in der jetzt all die sind, die mit dieser Komplexität umgehen müssen. Und wir müssen uns immer klar sein, das ist keine feststehende Komplexität, die wir jetzt einmal sozusagen wie so einen Raum durchschreiten können und dann wissen wir, wie das gebaut ist, sondern der verändert sich. Und er verändert sich interessanterweise mit jeder Kommunikation, die wir einspeisen. Ja, und mit jeder App verändert er sich auch. Das heißt, ich stamme ja noch aus der E-Mail-Generation in gewissem Sinne. Also, und dann geht's Facebook, Instagram, Snapchat und so weiter und so fort. Und jede App hat wieder ihre eigenen Kommunikationsräume, die sie zur Verfügung stellt. Und irgendwann mal, denke ich, ist es auch nur noch dann möglich, das zu überschauen, indem man es benutzt. Indem man es ständig benutzt und schaut, was kann ich da machen, wie wirkt das. Man kann es nicht mehr in einer Art Lehre, das musst du tun, dann passiert dieses oder jenes zusammenfassen. Nun ist ja Liebe etwas sehr Privates zwischen zwei Menschen. Wie geht das einher mit der Tatsache, dass das Netz ja kein geschlossener Raum ist? Also Liebe hatte auch immer eine öffentliche Seite. Also das darf man gar nicht unterschätzen. Also dass man sich zeigt, dass man das vorführt, ja, dass man auch anderen sagt, dass man zusammen ist, dass man Zeichen der Liebe entwickelt, die anderen das vermitteln. Nur hat sich die öffentliche Seite jetzt verändert. Also auch die hat sich jetzt nochmal als Raum dafür geöffnet, dass man darin spielen kann. Und zwar auf eine ganz interessante Weise. Dieser öffentliche Raum ist ja immer zugleich auch Privatraum. Also gerade weil man diese Unterscheidung nicht machen kann, ist das so eigenartig. Man sieht Leuten zu, die plötzlich eigentlich privat kommunizieren, aber das tun sie eben über Facebook. Man weiß aber nicht, ob diese Form von Privatheit nicht gleichzeitig wieder eigentlich was Ausgestelltes hat, also was Öffentliches. Auch in diesem Fall haben wir es mit einer eigenartigen Verschachtelung zu tun, von der man nicht sagen kann, ah, die Liebe wird jetzt immer öffentlicher, sondern sie wird verschachtelter. Und es ist so verschieden, ja, und dadurch eben so interessant, dass man wirklich hingucken muss, bevor man mit großen Thesen arbeitet. Dennoch glaube ich, man kann das schwer beurteilen, man verfolgt die Paare ja nicht in ihre privaten Räume hinein. Die sind ja dann geschlossen. Aber was man ja doch beobachten kann, ist, dass es wahrscheinlich eine sehr große Verstärkung des öffentlichen Bereiches von Beziehungen gibt. Und das sieht man ja auch ganz konkret. Jeder kennt das, dass Paare, sei es im Restaurant oder wo auch immer, in der S-Bahn nebeneinander sitzen und gar nicht miteinander kommunizieren, sondern ihre Handys in der Hand haben und in irgendwelchen Räumen kommunizieren. Das heißt also, die private Kommunikation, die früher ja die einzige war, wenn man am Tisch zusammen im Restaurant gesessen hat, konnte man ja nur mit sich selbst kommunizieren. Anders ging es ja nicht. Und heute kann ich eben auch in die öffentliche Kommunikation ausweichen und dann poste ich mal schnell, dass ich gerade mit meinem Partner im Restaurant bin und fotografiere noch das Essen und ansonsten bin ich weiter im öffentlichen Raum. Das, und das lenkt ab auch. Das, ne? Ja, und ich glaube, dass das was mit der Liebe oder mit der Intimität von Beziehungen macht. Was es macht, können wir vielleicht noch gar nicht so genau sagen. Wir sind sehr richtig gewissermaßen im Experimentierstadium. Ja. Ja, aber es wird auf jeden Fall diese Beziehungen verändern und letztlich wird es aber trotzdem so sein, die Essenz einer Liebesbeziehung, zumindest so wie ich sie verstehe, ist natürlich trotz allem diese private Ebene, dieses Zusammen miteinander, ich sage jetzt mal ganz romantisch, durch dick und dünn zu gehen. Und wenn man sich immer in öffentlichen Räumen verliert, könnte das möglicherweise, sage ich jetzt, schwieriger werden. Ja, obwohl es natürlich die Medienräume eher gibt, also die nicht unbedingt öffentlich sein müssen, die können ja auch ganz, ganz privat sein. Sie haben den Begriff, Herr Wölk, Romantik eben erwähnt und Sie sprechen ja, Herr Poromka, sogar in Ihrem Buch von einer neuen romantischen Revolution. Wie kommen Sie darauf? Naja, also ich glaube, man darf dann in diesem Fall also die Romantik nicht mit ihrer Kitschausgabe verwechseln. Candlelight, Dinner und Sonnenuntergang und was immer, ne? Waldspaziergang oder so. Das ist natürlich auch eine Seite der Romantik, aber aus ganz wichtigen Gründen. Nämlich die Romantik im Kern ist eine ganz experimentelle Bewegung gewesen. Und ist eine gewesen, die sich ganz, ganz stark, vor 200 Jahren, mit neuen Medien auseinandergesetzt hat. Und wenn man sich die Dichtung anguckt, wenn man sich die Bilder anguckt, wenn man sich überhaupt das romantische Narrativ anschaut, dann sieht man, man hat es immer mit verschachtelten Räumen zu tun, die man nicht überblicken kann und in die man nur eintreten kann und mit ihnen experimentieren muss. Es gibt den Blick der Aufklärung nicht, der mir das alles berechenbar macht, wie ich mich jetzt da drin bewege, sondern ich muss es erfahren und ich muss auch ein Gefühl dafür entwickeln. Die Liebe spielt dafür eine ganz große Rolle, weil sie geradezu paradigmatisch genau das verkörpert. Ich kann es nicht berechnen, ich kann es nicht überblicken. Es ist nur eine Sache, die ich innerhalb von Räumen entwickeln kann, die ich auch noch gar nicht kenne. Und ich muss jetzt auch die Liebe eigentlich mit dem anderen zusammen darüber entwickeln, dass ich diese Räume betrete. Und zwar nicht nur face-to-face, sondern auch schreibend natürlich, ja, über Zeichen. Deswegen ist das Rätselspiel und das Maskenspiel und das Versteckspiel auch für die Romantik so wichtig. In dem Sinne ist es eine neue Romantik, weil es genau daran anschließt, experimentellen Umgang mit neuen Medien. Und doch hat Romantik ja auch immer den Aspekt der Absolutheit der Paarbeziehung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Romantik natürlich von der Fiktion lebt, es gibt das eine Paar. Auf der anderen Seite aber immer ermöglicht, man kann auch in eine andere Paarbeziehung eintreten. Also sie arbeitet sozusagen mit beiden. Fiktion aufrechterhalten, es ist für immer. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, ich könnte auch jemand anders wählen. Also im Grunde genommen ist die moderne Liebe, so wie wir sie kennen, arbeitet paradoxerweise mit beiden und macht deswegen auch so ganz eigenartige Schwierigkeiten. Können Sie das nachvollziehen, Ulrich Wölk? Denn in Ihren Romanen geht es ja um die 68er, nach 68er Generation ganz häufig, also um die Generation, die letztlich pragmatisch vorgeht. Sie hat viele Lebensmodelle zur Verfügung. Liebesbeziehungen werden wie Versuchsanordnungen geschildert und man geht eine Beziehung ein und wechselt wieder, wenn es nicht klappt. Und das ist eigentlich eine eher nüchterne Herangehensweise. Sehen Sie da eine neue romantische Generation auf uns zukommen? Naja, es hat eben immer beides gegeben. Und was, glaube ich, die Generation dieser nach 68er auszeichnet, ist, dass sie natürlich sich stark desillusioniert. Das heißt also, die Ideale haben sich als falsch erwiesen, als nicht lebbar oder gar als korrupt. Und insofern war immer klar, du hast einen Freiraum, Dinge auszuprobieren, aber das ist auf der einen Seite ein großer Gewinn, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Verlust, weil das andere, wenn man sagt, ich glaube an die romantische Liebe, hat ja auch was Schönes, so diesen Glauben, sich dem hinzugeben. Wenn man dann weiß, ach, das funktioniert ja auch nicht, dann ist es natürlich auch ernüchternd und hat wieder gewissermaßen etwas auch Deprimierendes. Und ich glaube, was jetzt geschieht, ist, dass aus dieser Situation heraus, über die technische Entwicklung, natürlich diese großen Möglichkeiten alle jetzt sozusagen realisierbar sind in den neuen Medien über Kommunikations-Apps, über Kommunikationsformen. Und die Gratwanderung, die gewissermaßen nochmal dadurch verschärft ist, die eben schon bei unserer Generation, sage ich jetzt mal, sich schon angedeutet hat, aber die sich jetzt nochmal massiv verstärkt ist, ist es eine Pluralität im Sinne von jeder findet das, was für ihn wirklich angemessen ist, oder ist es einfach nur Beliebigkeit? Die romantische Liebesform arbeitet mit dem Problem von Anfang an. Wir können die letzten 200 Jahre der Entwicklung der Liebe als eben diese Öffnung beschreiben. Also es gibt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Leute kennenzulernen, immer mehr Kontakt zu haben zu potenziellen Liebespartnern, ja, und Sachen auszuprobieren. Und gleichzeitig natürlich, wie es immer ist, wenn sich das öffnet, stellt sich auch die Schwierigkeit ein, wie geht man jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten um? Aber wir haben es ausbalanciert, pragmatisch oder nicht, komödiantisch oder tragisch oder wie auch immer. Aber wir haben es auch hingekriegt. Und dass jetzt mit Tinder, mit der Dating-App die Welt deswegen untergehen sollte oder Sodom und Gomorra ausbricht und alle nur noch so 10 Online-Beziehungen haben oder so, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Was macht das alles mit der Sprache, diese neue Form von sehr komplexer Kommunikation? Wenn man sich die Internetkommunikation anschaut, ist sie natürlich, also als Literat würde ich sagen, ich sehe noch nicht, dass wir... Diese Versuche hat es ja auch gegeben, dass man gewissermaßen eine Form von neuer literarischer Sprache da heranwachsen sieht. Also da bin ich gewissermaßen doch Kind meiner Zeit. und gehe doch immer noch mit einem anderen Sprachgestus und einem anderen Erzählgestus, über der Kontinuitäten hat, der über längere Seiten geht, daran, ob sich gewissermaßen diese doch letztlich etwas versplitterte, kleinere Kommunikation, die visuellen Elemente, von denen ich sprach, ob sich das alles zu einem Sprach- und Zeichensystem, würde man ja sagen, entwickelt, das dann wiederum neue Formen auch der künstlerischen Kommunikation im Sinne einer neuen Erzählung, eines neuen Narrativs für diese Generation wirklich zusammenaddiert, das kann man im Moment auch schwer raussagen, weil ich als Autor kann nicht das simulieren. Ich bleibe in meinem Zeichensystem und arbeite damit. Aber es kann natürlich ohne weiteres sein, dass eben die Generation der jetzt 15- bis 25-Jährigen irgendwann diese Kommunikationsformen, mit denen die jetzt aufwachsen, nehmen und sagen, daraus formen wir jetzt unsere Erzählung. Und die sagen, die andere Sprache, das klassische, geschlossene, des Romans, um es jetzt mal extrem zu sagen, kann uns nicht mehr erzählen. Das funktioniert nicht mehr. Sie hören die Zeitfragen Literatur mit dem Texttheoretiker und Netzkünstler Stefan Poromka und dem Schriftsteller Ulrich Wölk zu dem Thema Kommunikation und Sprache in der digitalen Welt. Herr Wölk, Sie haben eben den Begriff Simulation benutzt und wir kommen zu einem neuen Aspekt des digitalen Kommunizierens. Das ist die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, also via Smartphone oder mit Sprachassistenten wie Eliza, Siri, Alexa und Co. Dazu haben Sie ein Hörstück für Deutschlandfunk Kultur geschrieben, Titel Ich bin da, um dir zu helfen, Eliza, die digitale Assistentin, und haben darin in eine nicht allzu ferne Zukunft geschaut. Eliza, das war ja ein Programm in den 60er Jahren entwickelt von Josef Weizenbaum und Sie haben in Astrophysik an der TU promoviert und Eliza selbst programmiert. Ist Eliza sozusagen die Urmutter der virtuellen Assistenten und worauf basiert das Ganze? Ja, also das kann man, glaube ich, definitiv so sehen. Das ist Eliza, weil es die erste programmgesteuerte Kommunikation war, die es gegeben hat. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es da vorher irgendwelche Versuche gegeben hat. Und die Computermittel, die Weizenbaum zur Verfügung standen, waren ja sehr rudimentär verglichen mit dem, was man heute hat. Also Eliza hat gerade mal, ich glaube, einen Programmcode von 120 Zeilen oder so. Viel mehr ist das gar nicht. Und wir haben es in der Tat dann selber mal programmiert und haben damit rumgespielt. Man muss sagen, das läuft natürlich alles ohne Spracherkennung, das läuft alles rein über Tastatur. Und Eliza simuliert einen einfühlsamen Psychiater. Also man kann eben sagen, mir geht es nicht gut, und dann sagt Eliza, warum geht es dir nicht gut? Möchtest du darüber sprechen und so weiter und so fort? Und das Erstaunliche war, man hat dann eben Patienten genommen und hat gesagt, sie kommunizieren jetzt per Tastatur mit einem Psychiater und können ihm alles erzählen, was ihnen so auf dem Herzen brennt. Und die haben das sehr gerne angenommen und haben das auch zum großen Teil nicht durchschaut. Also sie haben wirklich sich sehr verstanden gefühlt. Und Josef Weizenbaum selber war darüber wiederum sehr entsetzt, weil er gemerkt hat, wie leicht wir als Menschen doch bereit sind, Kommunikation mit Menschen zu akzeptieren. Die Wirkung ist groß und natürlich wird die Entwicklung weitergehen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, was ich ja in dem Hörstück auch getan habe, werden wir immer mehr solche Sprachassistenten kriegen. Das wird kommen. Und das Bedürfnis oder unsere Grundannahme, dass wenn wir verbal kommunizieren, dass wir dann mit einem Menschen, also mit einer menschlichen Intelligenz kommunizieren, das können wir gar nicht austricksen. Das denken wir immer automatisch. Das heißt also, wir werden diese Sprachassistenten irgendwann mal als ganz normale Kommunikationspartner akzeptieren. Und können die Algorithmen so gut werden, dass man künftig sie nicht mehr von der Realität unterscheiden kann? Das ist die ganz große Frage. Also da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, nein, menschliche Kommunikation ist zu komplex. Also es gibt eben natürlich die Missverständnisse, wenn jemand sagt, es zieht. Die richtige Antwort ist, dann mach das Fenster zu. Aber was soll eine Kommunikations-App, muss das ja erstmal lernen, weil das ja was völlig anderes ist. Also ziehen, das Verb hat ja sozusagen erstmal nichts mit dem Fenster zu tun. Und manche sagen aber, das ist nur eine Frage des Programmieraufwands, beziehungsweise man programmiert das ja gar nicht mehr, sondern macht selbstlernende Apps und dann sagt man der App, das hast du jetzt falsch verstanden, und dann fragt die App ja, was ist denn die richtige Bedeutung, und dann speichert die das ab und lernt sozusagen in der Kommunikation mit dann meinetwegen 1 Million Usern, lernt schon alle Fallstricke der Kommunikation. Berühmt geworden ist ja der sogenannte Turing-Test in dem Zusammenhang, das heißt, Alan Turing, berühmter Mathematiker, britischer, hat gesagt, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, in einer solchen Kommunikation rauszukitzeln, sitze ich da einem realen Menschen gegenüber oder ist es eine Maschine? Wenn ich es einfach nicht mehr unterscheiden kann, dann muss ich eigentlich sagen, die Maschine hat eine Intelligenz, eine menschliche Intelligenz. Wie sehen Sie das, Herr Poromka? Was bedeutet das emotional, wenn man also Kommunikation auf diese Weise simulieren könnte oder ja eigentlich auch schon kann, ist es dann möglich, dass man von einer solchen App, ich will jetzt nicht, vielleicht nicht sagen, dass man sich in sie verlieben kann, aber dass man von ihr abhängig wird? Naja, zuallererst würde ich natürlich wieder sagen, wir sind auch im experimentellen Zustand. Wir haben es wieder zu tun mit neuen Räumen, die sich öffnen und die wieder miteinander verschachtelt sind, auf so eigenartige Weise, dass wir gar nicht mehr durchsteigen. Ist das jetzt ein Mensch? Ist das jetzt eine Maschine, mit der ich spreche? Ja? Ist das jetzt ein Gefühl, wenn ich jetzt ein Gefühl entwickle für die Stimme, die ich da höre und es berührt mich so? Ja? Ist das Verliebtheit? Ja? Kann also das sein? Damit ja? umgehen? Naja, wäre also, das Ihr Rat? Erstmal ist es sozusagen wie das immer, dass so viele neue Sachen auftauchen, für die es einfach keine Vorbilder gibt. Ja? Und die auch immer schwieriger zu durchschauen sind. Und das heißt, dass wir eigentlich auch tatsächlich, also gerade was die Gefühle betrifft, ganz viel werden lernen müssen, dass wir uns auch ganz viel beobachten müssen, ohne das von vornherein auszuschließen und zu sagen, das ist aber schlimm, das darfst du gar nicht. Ne? Also du darfst dich niemals in eine Stimme verlieben, die deren irgendwie Körper aus dem Apparat kommt. Ja, deren Körper du nicht kennst. Genau, pass auf. Ja? Warum eigentlich nicht? Oder was bedeutet das? Ja? Also vielleicht ändert sich auch die Art der Liebe. Vielleicht gibt es verschiedene Arten des Liebens plötzlich, ja? die wir ausprobieren müssen. Man kann ja auch eine Maschine lieben. Also in Ihrem Buch, ich zitiere nochmal einen Satz daraus, das Smartphone selbst ist ein Liebesding, mit dem du eine eigenartige Beziehung führst. Du hast Sehnsucht nach ihm, wenn es nicht da ist. Ach naja, aus der psychoanalytischen Praxis wissen wir, dass man alles lieben kann, ja, also dass man alles besetzen kann, ja, und dass man auch von allem was zurückbekommen kann in dem Moment, wo man es besetzt hat, ja. Das können Schuhe genauso sein wie Smartphones, ja, und das können Stimmen genauso sein wie Hände oder Füße beispielsweise. Und es ist eher andersrum, dass man da einfach davon ausgehen kann, dass all die Sachen, die im Umlauf sind, von Menschen besetzt werden, mit Fantasien besetzt werden und dass also nicht nur was reinprojiziert wird, sondern dass mit jeder Projektion auch etwas zurückkommt und dass dadurch durch Übertragung, Gegenübertragung wie so Beziehungen entstehen, die wahrscheinlich, also jetzt, wenn wir uns die Zukunft vorstellen, wahnsinnig unterschiedlich sein werden und ganz, ganz komplex und natürlich tragisch auch wieder und dann eben aber auch wieder lustig. Sehen Sie das auch so oder eher doch eine Gefahr? Auch in dieser also ganzen Sache? Ich glaube, am Ende ist es natürlich zunächst mal eine Technologie. Das muss man immer wissen. Und Technologien sind erstmal für sich gesehen, bieten nur Möglichkeiten, Plattformen. Und die Frage ist, was geschieht mit der Technologie und mit der Plattform? Und ich, um gleich mal auch zu sagen, natürlich kann man auch für solche sehr perfekten Kommunikationsprogramme sich sehr schöne positive Anwendungen vorstellen. Also beispielsweise die Vereinsamung im Alter. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir haben. Wenn man jetzt eine wirklich intelligente, geistreiche Kommunikations-App hätte, ja, dann kann man natürlich immer noch sagen, ja, aber das ist doch, da wird da so ein alter Mensch mit einer Maschine abgefertigt gewissermaßen, aber das würde ich dann gar nicht so sehen. Ich würde sagen, das ist eine legitime Form, wenn sich jemand in der Kommunikation wohlfühlt und sich nicht einsam fühlt, dann hätte ich damit gar kein Problem. Gibt ja schon Schmuse-Roboter, sogenannte. Eben, Japan, im Prinzip, ne? die Entwicklungsanfänge davon kann man ja sehen. Natürlich ist es auch richtig, das ist dann wiederum eine Technologie, die ja jedem zur Verfügung steht. Das heißt, die wird kommerzialisiert. Rein theoretisch, oder auch, es wird auch kommen, könnte man natürlich so eine Art Wohlfühl-Kommunikations-App dann auf den Markt bringen. Das heißt also, eine schöne, angenehme Stimme, mit der ich immer angenehme Gespräche führe, die mir nicht widerspricht. Und dann könnte es natürlich sein, dass eine solche Kommunikation von mir als angenehmer empfunden wird, als vielleicht die reale Kommunikation mit einem Partner, der ja doch immer seine eigenen Willen auch hat und nicht immer nachgibt und so weiter und so fort. Das wird natürlich dann Verschiebungen auch mit sich bringen. Und da wissen wir auch noch nicht so genau, wie. Das setzt ja sehr stark voraus, dass wir das unterscheiden im Kopf. Das ist eine künstliche Kommunikation, das ist eine reale, aber vielleicht werden irgendwann diese Grenzen verschwimmen. Naja, also für die Ausbildung von Individualität und Identität ist übrigens auch die Ausbildung einer inneren Stimme wichtig. Also womit wir sprechen können, wenn wir alleine sind oder was wir hören können beispielsweise. Also wenn ich jetzt von mir spreche, bin ich ja nicht nur ich, sondern ich bin auch immer jemand anders. Also ich kann mich anschauen. Ich bin zwei oder vielleicht bin ich auch viele. Und das Selbstgespräch im Grunde genommen, das man führt, also das über sich selbst nachdenken, das auch über Stimmen laufen kann oder das über Zeichen laufen kann, ist eins, das für die Entwicklung der Individualität so wichtig ist, weil es eine Differenz erzeugt, die wirklich die ganze Sache vorantreibt, also weil ich mich eben darüber selbst beobachten kann. Aus dieser Perspektive gesehen, des Selbstgesprächs, sind solche Apps gar nicht so uninteressant oder solche Programme gar nicht so uninteressant, weil sie mir die Möglichkeit des Selbstgesprächs geben. Gerade in dieser Hinsicht sehe ich da sehr, sehr viel Potenzial erstmal. Ich glaube, die Gefahr liegt außerhalb davon, nämlich, dass wir es natürlich immer mit Programmen zu tun haben, die aufzeichnen und immer Programme, die rausschicken und immer Programme, die irgendwo was speichern und den Zugriff ermöglichen für andere. Also das Selbstgespräch, das ich jetzt führe, ist tatsächlich eins, das abgeschlossen ist. diese Form des Selbstgesprächs ist eben eins, das irgendwo aufgezeichnet wird und unter Umständen, also dann eben dystopische Moment eigentlich eröffnet, dieses, da können mir jetzt Leute zuhören. Was wir ja im Prinzip auch nicht nur beim Selbst dann dem möglichen Selbstgespräch hätten, sondern auch heute schon bei der realen Kommunikation. Das heißt, auch die Paarkommunikation wird abgehört. Das Erste, was man den eigenen Kindern erzählt, ist, überlegt euch ganz genau, was ihr da alles im Netz postet, welche Bilder ihr veröffentlicht, das Netz vergisst nicht und so weiter und so fort. Also die Situation haben wir jetzt, aber da würde ich eben sagen, das ist eben einfach das, was man unter dem Oberbegriff Medienkompetenz bezeichnen würde. Das ist ein ganz wesentliches Element, was wir unseren Kindern beibringen müssen. Das müssen die lernen und das wird dann ausgehen wie alles. Also der Staat wird sich überlegen, was können wir an Schutzmechanismen einziehen und manches wird funktionieren, manches wird auch nicht funktionieren. Selbst ehemalige Mitarbeiter von Google und Facebook haben ja kürzlich sogar davor gewarnt. Also ich habe auch in einem Gespräch mit dem derzeitigen Google-Chef von Deutschland, der steht da auf einem ganz einfachen Standpunkt, der sagt, ja, das ist alles ganz schön und ganz gut, der Deal muss stimmen. Das war so sein Standardsatz. Er sagt, die Leute machen das schon, wenn der Gegenwert, das, was sie dafür kriegen, richtig ist. Dafür geben sie dann ihre Daten raus. Sein Beispiel war eben einfaches natürlich so eine Verkehrslenkungs-App, da sieht Google eben, wo sind die ganzen Autos und weiß, was ist der schnellste Weg. Und dann gebe ich eben meine Daten, wo ich lang fahre, muss ich natürlich reingeben, sonst kriege ich nichts. Und da stimmt vielleicht der Deal ja auch tatsächlich, aber bei vielen anderen Sachen muss man das doch sehr genau sich angucken. Noch zu einem Aspekt in Ihrem Hörspiel, da entwickeln zwei Apps ja auch ein Eigenleben. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber dieser Topos, Beseelung von Maschinen oder von künstlichen Produkten, das ist ja ein ganz uralter Topos letztlich in der Literatur. Was fasziniert uns denn immer so daran, an diesem Zusammenspiel von Mensch und Maschine? Ja, also natürlich spontan, die Geschichte, die mir einfällt, ist halt der Sandmann von E.T.A. Hoffmann, wo sich der Held Nathanael in die schöne Olympia verliebt und der Leser weiß, es ist aber nur eine Puppe, aber er merkt es nicht, also er ist so von dieser romantischen Liebe, die er da entwickelt oder reinprojiziert, so geblendet, dass er gar nicht merkt, dass sie auch immer nur ach, ach sagt und er liest ihr Gedichte vor und sie sagt ach, ach und er glaubt immer, das ist ein Ausdruck ihrer tief empfundenen Bewunderung für ihn. Naja gut, die Geschichte endet so, dass er auch wahnsinnig wird, ja. Ich glaube, der Wunsch, sich in etwas auch Geschaffenes zu verlieben, hat natürlich psychologisch gesehen verschiedene Komponenten. Das natürlich hat auch was sehr Narzisstisches, das heißt etwas, was ich selber erschaffe. Das liebe ich natürlich ganz besonders, weil es ja eigentlich ein Teil von mir ist. Wie bei Pygmalion zum Beispiel. Ja, wie Pygmalion. Und wie gesagt, man könnte bei einer modernen Kommunikations-App, die lernt, ja auch sagen, am Ende, wenn die sich lang genug mit mir unterhalten hat, dann bin ich die ja eigentlich, weil die hat ja ständig von mir gelernt. Das ist dann wie eine Art virtuelle Pygmalion, mit der ich kommuniziere und dann kann ich mich auch in die verlieben, aber es hat eben auch einen narzisstischen Aspekt. Ja, und wie natürlich der Narzissmus auch gleichzeitig die Angst mit sich bringt, wie erwischt zu werden, ne? Narzisstisch zu sein. Also ich schaffe was und das ist so wie ich, aber es wendet sich gegen mich. Ja, also es ist dann eben doch was, also ich versündige mich im Grunde genommen, weil ich jetzt plötzlich Schöpfer werde und das eben nicht mehr kontrollieren kann. Das ist das Frankenstein-Motiv. Sie haben vorhin schon erwähnt, Herr Boromka, das Internet sei auch wie ein Labor der Selbsterforschung. Wie ist das gemeint? Naja, also wann immer wir von Medienkompetenz sprechen und auch sagen, es gibt keine Regeln für diese Medienkompetenz. Ich kann jetzt nicht, wenn wir das etwa Schülern vermitteln wollen, kann ich ihnen jetzt nicht was mit auf den Weg geben, was sie 2027 noch sinnvoll anwenden können. Medienkompetenz ist ja eine Metakompetenz im Grunde genommen. Die heißt, bleib auf dem Laufenden. Mach dir dauernd Gedanken eigentlich. Beobachte dich selbst und beobachte die anderen. Und das heißt, dass man im Grunde genommen, ein dringender Rat einfach, wenn man im Netz unterwegs ist, weil generell, was man macht natürlich, sozusagen eine Lebenskunsteinstellung auch, sich beobachtet und sich befragt, ja, und sich selbst erfährt in dem, was man macht, ja. Das wird in dem Moment, wo man die Sachen eben nicht berechnen kann, so unglaublich wichtig. Und da wir die Gegenwart nicht überblicken können, können wir sie im Endeffekt nur ausprobieren. Und ausprobieren heißt dann nicht blöd in die Experimente reinlaufen und wieder gegen die Wand laufen, sondern sich dabei selbst und anderen zugucken, um gemeinsam schlauer zu werden. Das kann ganz, ganz lustvoll sein. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass die Gegenwart immer schon ein Raum war, in den man zwar auf der einen Seite etwas reinsprechen konnte, aber auch immer einer, der zurückreflektiert hat. Das Internet und die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation verändern unsere Sprache, unsere Gefühle, unsere Beziehungen und damit auch die Liebe. Wie? Darüber sprach ich mit dem Schriftsteller Ulrich Wölk, dessen neuer Roman »Der Sommer meiner Mutter« gerade im CH Beck Verlag erschienen ist, und mit Stefan Poromka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Hochschule der Künste in Berlin. Sein Buch »Es ist Liebe« ist im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch Ihnen beiden. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal. Thank you.